ein Monster im ewigen Wald, wo ihn Finsternis umbrauste. Starb wie ein Tier im Wurzelwerk verkrallt, starrte hoch in die Wipfel, wo über den Wald Sturm seit Tagen über alles sauste. Wir tragen dich heim mit dem Wind, schworen die schauernden Freunde. Was tu ich, wo alle gestorben sind? Hab ich Erde noch Geld, noch Liebste, noch Kind? Aber das war's nicht, warum er so schrie. Lauter als Funk, der tief in den Kopf. Überall im Sturm schrie er lauter als ein Vieh. Gott weiß, warum er so grauenhaft schrie, dass er seinen Freunden grauste. Und jetzt bist du und wild wie ein Tier. Reiter bist du, reich du, Lumpenhaufen, Schale fließt du weg in edler Gier. Hol der Teufel alle Sünde. Trotz Hunger und Geschwür lieben will ich eure Sonne schnaufen. Kein Freund verstand, wie's im Wurzelwerk verderbe. Draußen liegt in Sonn und Wind das Land, und ich muss tief unten zitternd vor Ekel und Hass in des Baumes.